Der Rennsteig-Gasthof wird, kenne den Kräuterbitter Rhöntropfen schon aus der Kindheit beziehungsweise dem Schnapsschrank seiner Großeltern, wo er gleich neben dem Pfirsichgeist zu stehen gekommen wäre. Er hätte als Kind schon, zum Beispiel nach dem Fußballtraining und heimlich, gerne den einen und den anderen Rhöntropfen getrunken. Ich entgegnete, dass ich von fränkischer Seite aus nur den Rhön-Diesel gekannt hätte, welcher aber immer ein klarer gewesen sei, nie ein dunkler Kräuterbitter. Ich andererseits jedoch auch nie Fußballtraining gehabt hätte.